الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles auf Gebet Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, und auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala's Gunst und Huld uns gegenüber ist gewaltig, sodass er subhanahu wa ta'ala mehrere Monate fast hintereinander gesetzt hat, in denen wir viele gute Taten machen dürfen und in denen Allah die Tore der Barmherzigkeit weit offen hält und uns Vergebung verspricht. Wir haben uns noch vor kurzem im Hajj-Monat befunden und dann befinden wir uns heute, nachdem wir uns im Hajj-Monat befunden und jetzt heute befinden wir uns im Monat Muharram. Der Monat Muharram, liebe Geschwister, ist einer der Monate, über die Allah im Koran al-Karim Folgendes gesagt hat: Wahrlich, die Anzahl an Monaten bei Allah ist 12, schon ab dem Tag an dem er Himmel und Erde erschaffen hat. 4 davon sind heilig. Und diese 4 heiligen Monate sind bekannterweise Dhul-Qi'dah und Muharram. Diese 3 Monate, sie bilden heutzutage den 11., 12. und den 1. des islamischen Mondkalenders. Der 4. Monat ist der Monat Rajab, der heutzutage den 7. Monat des Mondkalenders darstellt. Diese 4 Monate, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie auserwählt. Und sie sind besondere Monate im Vergleich zu allen anderen Monaten. Und der Koran al-Karim weist, oder die Sunna des Propheten weist darauf hin, dass diese Monate schon heilig waren ab dem Tag an dem Allah Himmel und Erde erschaffen hat. Das heißt, auch schon zur Zeit von Ibrahim und Ismail alaihimussalatu wassalam, die ja damals die Kaaba errichtet haben, und damals schon wurde zu Hajj aufgerufen. Und die Araber, obwohl sie so viel von der Religion Abrahams verändert und ausgetauscht und hinzugefügt haben, dennoch haben sie darauf geachtet, dass diese 4 heiligen Monate eingehalten werden. Und der Grund dafür ist offensichtlich, denn es waren die Monate, in denen vorher bzw. nachher die Hajj stattfindet. Und deswegen war es für sie wichtig, diese Monate auch sich zu merken, damit es in der arabischen Halbinsel zu diesem Zeitpunkt keinen Krieg gibt, sondern Frieden herrscht, damit die Leute ihre Pilgerfahrt in Frieden vollziehen können. Insofern haben sie auch damals schon darauf geachtet, bis zum heutigen Tag. Zum Vorzug Allah subhanahu wa ta'ala für diesen edlen Monat, zu den Vorzügen dieses Monats gegenüber den anderen Monaten gehört der folgende Hadith, in dem Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat: Das beste Fasten nach dem Monat Ramadan ist das Fasten im Monat Muharram. Das ist der Monat, in dem wir uns heute befinden. Das beste Fasten nach dem Fasten im Ramadan ist das Fasten im Monat Muharram. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam: Und das beste Gebet nach dem Pflichtgebet ist das Gebet in der Nacht. Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht nur das Fasten in diesem Monat als zu einem besonderen Fasten gemacht, sondern er hat auch subhanahu wa ta'ala das Fasten sich selbst zugeschrieben. Das heißt Shahrullah al-Muharram. Das heißt, der Monat Allahs Muharram. Und wenn Allah azza wa jalla sich etwas zuschreibt, dann hat das des Öfteren eine besondere Bedeutung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns von diesem gesamten Monat, der 29 oder 30 Tage haben wird, 2 Tage für besonders erklärt, dass wir an diesen Tagen also fasten sollen. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der überliefert ist vom edlen Freund Abu Qatada, möge Allah mit ihm zufrieden sein, er sagte: Das Fasten am Tag von Ashura, ich erhoffe mir bei Allah, dass Allah dadurch die Sünden des vergangenen Jahres vergibt. Und das Fasten am Tag von Ashura, das ist der 10. Tag dieses Monats. Und der heutige Freitag ist richtigerweise der 9. Tag von Muharram. Ich sage das, weil manche Leute durcheinander geworden sind und sie eine sich verlassen haben auf das, was in den Kalendern steht. Aber die Kalender, die werden ja am Anfang des Jahres schon errichtet. Und deswegen weiß man ja noch nicht genau, ob der Monat vor Muharram, in diesem Fall Dhul-Hijjah, 30 oder 29 Tage hat. Und er hatte dieses Jahr 30 Tage und deswegen hat sich das alles um einen Tag nach vorne verschoben oder nach hinten verschoben. Und deswegen ist der heutige Tag der 9. Tag von Muharram und morgen ist der 10. Tag, inshallah ta'ala. Das heißt, wenn heute jemand schon gefastet hat, Alhamdulillah, er fastet den Tag zu Ende und dann hat er die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam umgesetzt. Wer heute nicht gefastet hat und bis jetzt noch nichts gemacht hat, was das Fasten annulliert, der kann den restlichen Tag zu Ende fasten. Und wer heute schon was gegessen oder getrunken hat, der kann einfach morgen fasten, denn morgen ist der eigentliche Tag, um den es wirklich geht. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, nachdem er den 10. Tag gefastet hat, er hat gesagt, sollte ich bis zum nächsten Jahr noch leben, werde ich auch den 9. Tag fasten. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es zur Sunna gemacht, dass man am 9. und am 10. fastet. Möge Allah von euch annehmen. Allahumma amin. Meine lieben Geschwister, in diesem Monat Muharram hat der Prophet uns klar gemacht, sallallahu alaihi wasallam, was man an guten Taten zu leisten hat. Dennoch gab es in der Geschichte, und leider hält das bis zum heutigen Tag an, dass es Menschen gibt, die die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht nur missachten, sondern sie sogar ausgetauscht haben durch eine Bid'ah, möge Allah uns davor bewahren. Und zwar, das ist die Bid'ah, die die Rafida-Sekte, die Zwölfer Imamiten, erfunden hat. Und zwar, dass sie an diesem Tag des Todes des Enkels des Propheten sallallahu alaihi wasallam gedenken, möge Allah mit ihm zufrieden sein, aber auf eine Art und Weise, die absolut verboten ist, nämlich die Wehklage. Die Wehklage auf Arabisch an Niyaha hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den großen Sünden gezählt. Zu den großen Sünden gezählt. Und wie ist es dann erst recht, wenn man diese Sünde, wenn man dann auch noch eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam austauscht durch eine Sünde und auch noch mehrere Sünden hinzufügt, was letztendlich dazu führt, dass man, Gott bewahre, Menschen beleidigt, Menschen verflucht, Menschen Sünden aufbürdet, die sie niemals begangen haben. Möge Allah uns davor beschützen. Und deswegen sagte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, diejenigen Menschen, die das erfunden haben, sie hatten nichts anderes im Sinne, als die Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu spalten. Diejenigen Menschen, die das erfunden haben, hatten nichts anderes im Sinne, als die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu spalten. Und das gilt unter Übereinkunft der Muslime, das, was sie machen an Wehklage, um sich gegen sich selbst zu schlagen, teilweise sogar kleine Kinder, möge Allah uns das blutig zu schlagen, möge Allah uns davor bewahren, all dies ist ein Werk des Satans. Und Gott sei Dank hat uns Allah subhanahu wa ta'ala zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam geleitet. Und möge Allah azza wa jall diese Gnade an uns vollenden und uns bis zum Lebensende zu Leuten machen, die der Sunna des Propheten folgen und auch in diesem Zustand auferstehen werden. Allahumma amin. Meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch gesagt, warum es Sunna ist, am morgigen Tag, also am Ashura-Tag zu fasten. Und zwar berichtet uns Abdullah ibn Abbas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, mit seinem Vater. Er sagte, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, also ausgewandert ist, hat er gesehen, wie die Juden am Ashura-Tag, also am 10. Muharram, fasteten. Er fragte sie, warum fastet ihr? Sie sagten, das ist ein guter Tag. Das ist der Tag, an dem Allah die Kinder Israels vor ihrem Feind errettet hat. Und deswegen hat Moses an ihm gefastet. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir haben doch ein größeres Anrecht auf Musa als ihr. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Tag gefastet und auch angeordnet, dass man an diesem Tag fasten soll. An einer anderen Überlieferung heißt es, das ist ein gewaltiger Tag. Das ist der Tag, an dem Allah Moses und sein Volk errettet hat und den Pharao und sein Volk hat ertrinken lassen. Und daraufhin hat Musa sallallahu alaihi wasallam, heißt es in einer Überlieferung Sahih Muslim, aus Dank Allah gegenüber dem Erhabenen gefastet und deswegen fasten wir ihn ebenfalls. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wir stehen Moses näher als ihr. Selbstverständlich, denn die Menschen, die heutzutage an Moses wirklich glauben und die Menschen, die At-Tawra wirklich befolgen bis an den heutigen Tag, sind niemand anderes als die Muslime selbst. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Moses am Leben wäre, bliebe ihm nichts anderes übrig, als mir Folge zu leisten. Das heißt, alles, was er gesagt hat, alles, was ihm offenbart worden ist, ist Vergangenheit. Und nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Koran al-Karim gekommen ist, hat Allah azza wa jall dadurch alle göttlichen Offenbarungen quasi abrogiert. Und nur das, was übrig geblieben ist, ist der Koran al-Karim. Das ist auch vielleicht die Weisheit, warum Allah azza wa jall nur den Koran bis zum heutigen Tag auch bewahrt hat. Und zu guter Letzt, Allah subhanahu wa ta'ala, das Prophet, hat das Fasten am Tag von Ashura angeordnet. Und deswegen war das Fasten zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam am Anfang der Zeit, in dem sie gefastet haben, sogar eine Pflicht. Aber nachdem Allah subhanahu wa ta'ala das Fasten im Monat Ramadan gesetzlich gemacht hat und die Ayat in Surat al-Baqarah herabgesandt hat über das Fasten im Ramadan, wurde das Fasten im Monat Muharram am 10. Ashura-Tag zu einer freiwillig guten Tat. Stellt euch vor, was für eine gewaltige Belohnung einen Menschen erwartet, der nur einen einzigen Tag fastet. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht dir deine Sünden, deine Fehler, deine Missetaten, die du ein Jahr lang gemacht hast, möge Allah von dir und von mir annehmen. Und wenn diese Vorzüglichkeit für das Fasten eines freiwilligen Tages gilt, was erwartet uns dann bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir unser Pflichtfasten gemacht haben? Allah hat uns schon gesagt, er wird uns eine Belohnung geben, ohne mit uns abzurechnen. Möge Allah uns von uns annehmen, liebe Geschwister. Und zu guter Letzt möchte ich euch darauf hinweisen, dass die Zeit umgestellt wird und dass nach der Zeitumstellung, das heißt ab nächsten Freitag, inshallah ta'ala, das Freitagsgebet um 13 Uhr stattfinden wird. Es wird also genau eine Stunde früher stattfinden als heute. Heute um 14 Uhr, ab nächste Woche, inshallah ta'ala, das Ganze genau um eine Stunde früher, also um 13 Uhr, bi'idhnillahi ta'ala, so wie wir es schon seit vielleicht über 10 Jahren gewohnt sind. Barakallahu fikum, möge Allah für euch annehmen, wa sallallahu wa sallam, baraka an Muhammad.